Erster hört, was der Herr sagt, steh auf und sprich vor den Bergen, damit die Hügel deine Stimme hören. Zweiter hört, ihr Berge, den Streit des Herrn, und achtet darauf, ihr starken Fundamente der Erde, denn der Herr streitet mit seinem Volk und richtet über Israel. Dritter, mein Volk, was habe ich dir getan, und womit habe ich dich belastet? Antworte mir, 4. Ich habe dich aus Ägypten geführt und dich aus dem Land der Sklaverei befreit, und ich schickte Mose, Aaron und Mirjam, um dich zu führen. Fünfter, mein Volk, erinnere dich, was Balak, der König von Moab, plante und was Bileam, der Sohn Beors, ihm antwortete. Erinnere dich auch an die Ereignisse von Sittim bis Gilgal, damit du erkennst, wie gnädig der Herr war. Sechster, womit soll ich vor den Herrn treten und mich vor Gott im Himmel verbeugen? Soll ich mit Brandopfern zu ihm kommen, mit einjährigen Kälbern? Siebter, freut sich der Herr über Tausende von Widdern oder unzählige Mengen Öl? Soll ich ihm meinen erstgeborenen Sohn geben, um meine Schuld zu bezahlen, oder mein eigenes Kind für mein Leben opfern? 8. Er hat dir gesagt, Mensch, was gut ist. Und was verlangt der Herr von dir, außer gerecht zu handeln, Liebe zu zeigen und demütig mit deinem Gott zu leben? 9. Hört. Der Herr ruft der Stadt zu, und wer seinen Namen fürchtet, wird Gutes verstehen. 10. Gibt es im Haus des Bösen Schätze, die durch Betrug erworben wurden, und ein zu kleines Ephamaß, das verflucht ist? 11. Kann jemand rein sein, wenn er eine falsche Waage und einen Beutel mit falschen Gewichten hat? 12. Kann er rein sein, wenn die Reichen in der Stadt voller Gewalt sind, ihre Bewohner lügen und ihre Zunge betrügerisch ist? 13. Deshalb werde ich anfangen, dich zu schlagen und dich wegen deiner Sünden zu zerstören. 14. Wenn du isst, wirst du nicht satt werden, sondern dein Hunger wird bleiben. Wenn du etwas versteckst, wirst du nichts behalten, denn was du behältst, werde ich dem Schwert übergeben. 15. Wenn du säst, wirst du nicht ernten. Wenn du Oliven presst, wirst du dich nicht mit dem Öl salben können, und wenn du Trauben presst, wirst du keinen Wein davon trinken. 16. Du hast die Gesetze von Omri befolgt und alles getan, was das Haus Ahabs tat. Ihr habt nach ihren Ideen gelebt, deshalb werde ich dich zu einer Ruine machen und deine Bewohner zum Spott. Ja, du wirst den Hohn der Völker tragen.